Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwochnachmittag 16 Uhr hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg begrüßt euch ganz herzlich Markus zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. Wir haben heute in der Sendung ausführliche Berichte von einem Protest unter dem Titel Black Lives Matter, Free Mumia, Freedom All, der am 4. Juli vor der US-Botschaft und mit einer Fahrraddemo von Berlin-Neukölln dorthin stattfand. Wir haben einen Beitrag von Mumia Abu-Jamal, der sich auch mit dem Thema Reformen im Zusammenhang mit Black Lives Matter auseinandersetzt und ganz deutlich vor den Gefahren von Reformen und ihrer Nichterfüllung warnt. Und wir haben, das ist eine Premiere seit langer, langer Zeit, wir haben mal wieder Veranstaltungshinweise in dieser Sendung, wenn auch zumeist unter freiem Himmel. Das alles angereichert mit ein wenig Radau-Musik zusammengestellt von mir. Los geht's! Hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Seit der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd in den USA sind die Proteste gegen rassistische Polizeigewalt weltweit wieder aufgeflammt. Wir hatten dasselbe ja schon mal vor 5 Jahren, als Black Lives Matter in den USA sich formierte. Jetzt sind die Kämpfe allerdings etwas konkreter geworden. Es gibt viele, viele Aspekte, die kritisiert werden in rassistischen Gesellschaftsstrukturen, nicht nur in den USA, sondern auch hier. Und wir möchten heute zurückblicken auf eine Demonstration, die vor knapp 2 Wochen stattfand, am 4. Juli, dem US-Nationalfeiertag. Dort gab es eine Demo unter dem Motto Black Lives Matters, Free Mumia, Freedom All. Und es fand hauptsächlich vor der US-Botschaft statt und weit über 300 Menschen haben dort ihren Protest lautstark zu Gehör gebracht, aber es ging schon los einige Stunden vorher am Hermannplatz in Neukölln mit einer Fahrraddemo und wir hören einfach mal rein, wie die Atmosphäre dort war. Die massiven Proteste gegen rassistische Polizeigewalt in den USA, wie auch hier und in anderen Ländern. Wir werden uns heute, den 4. Juli 2020, für die Freiheit derjenigen einsetzen, die diesen Kampf vor über 50 Jahren begonnen haben. Bereits 1967 organisierte die Black Panther Party Selbstschutz gegen rassistische Polizeigewalt in US-amerikanischen Großstädten, indem sie bewaffnet und mit Kameras die Polizei beobachtete. Die Repression gegen die Panthers und viele andere von ihnen inspirierte Organisationen war brutal. Viele wurden vom Staat ermordet, noch mehr für Jahrzehnte ins Gefängnis geworfen. Bis heute sitzen viele der damaligen Black Panthers in Haft. Unter ihnen Mumia Abu-Jamal, Jalil Muntakim, Romaine Chip Fitzgerald, Sundiata Akoli, Ed Point Dexter, Veronica Bowers, Kamo Sadiki, Kenny Zulu Whitmore und auch Indigene wie Leonard Peltier vom American Indian Movement. Sie alle haben den Großteil ihres Lebens in Gefangenschaft verbracht, Mumia Abu-Jamal sogar 30 Jahre davon in Isolationshaft und Bedrohung durch die Todesstrafe. Knast trifft aber nicht nur Kämpferinnen von den Panthers. Über 2,2 Millionen Menschen sind in US-amerikanischen Gefängnissen eingesperrt, die Mehrheit von ihnen People of Color. Die Masseninhaftierung ist die staatliche Antwort auf den Widerstand der Communities of Color und sozialen Bewegungen, die sich immer wieder in den USA erhoben haben. Die heutige Gefängnisindustrie ist nichts anderes als die Fortsetzung der historischen Sklaverei. Seit über 10 Jahren gibt es massive Streiks und Kämpfe in den Gefängnissen, an denen sich Zehntausende Gefangene beteiligen. Sie haben seit 2016 nur noch eine US-weite Forderung: Abschaffung der Sklaverei. Die berechtigte Wut über die tödliche und rassistische Polizeigewalt macht deutlich, dass die White Supremacy abgeschafft werden muss und kann. Die Freiheit der Gefangenen in den USA ist dabei ein Teil dieses Kampfes. Racial Profiling und Diskriminierung gehören auch in Deutschland zur Alltagserfahrung von People of Color und Schwarzen. Auch mit tödlichen Konsequenzen. Wie die Kampagne Death in Custody recherchiert hat, sind in Deutschland seit 1990 mindestens 159 People of Color in Haft durch rassistische Gewalt ums Leben gekommen. 4th of July. Der 4. Juli ist seit 1938 Nationalfeiertag der USA. Seitdem feiern staatliche Institutionen in den USA die Nation, in Anführungszeichen. Dabei werden der Ethnozid an der indigenen Bevölkerung und die Verschleppung von Millionen von Menschen und deren Ausbeutung als Sklavinnen von offizieller Seite kaum thematisiert. Auch die Millionen Armer in den USA, die gerade in der Corona-Krise sich selbst überlassen werden, finden an diesem Tag keine Beachtung. Wer hat dann an diesem Tag in den USA etwas zu feiern? Kommt am 4. Juli 2020 auf die Straße, also heute? Black Lives Matter. No charges, amnesty for protesters, defund the police, abolish prison slavery, free Mumia, free them all. Mit über 100 Teilnehmenden kommt die Demo jetzt am Brandenburger Tor an. Auch wenn das Klingeln vielleicht verhalten klingt im Hintergrund und auch die Rufe nicht allzu laut sind, das kann aber auch damit zu tun haben, dass fast alle Teilnehmenden Masken tragen und einem ja auch immer davon abgeraten wird, ganz besonders laut zu schreien auf Demonstrationen. Ansonsten ist es ein bunt gemischter Haufen. Eine Teilnehmerin fordert: Kartoffeln, take your responsibility. Ich denke, das machen hier gerade viele. Die Demo ist nämlich bei weitem nicht besonders schwarz, sondern es sind ganz viele Leute, die sich solidarisieren und diese Verantwortung wahrnehmen. Gerade hörtet ihr unsere Reporterin auf dem Fahrrad. Sie ist mit der Fahrraddemo mitgefahren vom Hermannplatz aus, um diese O-Töne für euch einzufangen. Die Fahrraddemo war nach einer knappen Stunde dann von Neukölln zur US-Botschaft gelangt. Die US-Botschaft direkt am Brandenburger Tor. Auf dem Pariser Platz sammelten sich die Leute. Dort waren auch schon viele weitere anwesend. Und auf dem Boden, auf der Mittelinsel des Pariser Platzes, waren lauter kleine Markierungen gemacht worden, immer im Abstand von 1,50 Meter oder 2 Metern, sodass die Leute eine Orientierung hatten, wie die Sicherheitsabstände sind wegen Corona. Es wurde auch zigmal durchgesagt. Masken wurden verteilt mit dem Aufdruck Black Lives Matter. Ich würde schätzen, weit über 300 Leute standen dann dort. Es gab sehr viele Transparente zu sehen, nicht nur zu Mumia Abu-Jamal und den Gefangenenkämpfen, sondern zu allen Aspekten, die Black Lives Matters in den letzten Monaten ans Tageslicht gebracht hat. Und es gab dort verschiedene Reden. Ich durfte selbst eine halten, die hören wir aber später. Ich habe die nämlich in Englisch gehalten. Ich habe da über Gefängnisindustrie gesprochen. Doch bevor wir auf die Aspekte der Freedom All-Forderung eingehen. Hier mal einen Redebeitrag vom ISD, von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Die Statue von so einem Sklavenhändler gestürzt und versenkt. Genau, das muss man. Genau, und auch in Deutschland gibt es ja seit Jahren, wenn nicht sogar jetzt seit Jahrzehnten, diese Versuche, kolonialrassistische Denkmäler zu stürzen. Also hier so ein paar Meter weiter gibt es ja auch dieses Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Es gibt überall in Deutschland Bismarck-Denkmäler. Die meisten von euch werden wahrscheinlich auch die Mohrenstraße in Mitte kennen. Uns hat ja jetzt gestern die Nachricht erreicht, dass die BVG den U-Bahnhof Mohrenstraße umbenannt hat in Glinkerstraße, also eine der eine Querstraße zur Mohrenstraße auf jeden Fall. Es ist natürlich einerseits irgendwie begrüßenswert, dass der Bahnhof nicht mehr diesen kolonialrassistischen Straßennamen trägt, aber was dort natürlich nicht benannt wird, ist, dass das erst möglich war durch den Druck von zahlreichen antirassistischen und antikolonialen Initiativen, die hier natürlich mit keinem Wort genannt werden. Was zu hoffen ist, vielleicht erstmal ein Applaus für alle Innis, die sich in den letzten Jahren für diese Umbenennung stark gemacht haben. Wenn wir für die Umbenennung dieser Straße kämpfen, dann geht es uns natürlich nicht darum, Kolonialgeschichte einfach zu verschütten und irgendwie unsichtbar zu machen, indem man es einfach umbenennt und dann sind wir durch damit, sondern es soll umbenannt werden in Figuren und Vertreter des antikolonialen und antirassistischen Widerstandes, um genau das eigentlich wieder sichtbar zu machen. Um nämlich genau das zu machen, was wir immer wieder einfordern, nämlich, dass die Geschichte von unten her gedacht wird. Also wenn wir an Kolonialismus erinnern, dann eben nicht über die Kolonisatoren, sondern diejenigen, die den antikolonialen Widerstand geleistet haben. Diese Möglichkeit wurde uns jetzt ein Stück weit genommen, indem die U-Bahnstraße, also der U-Bahnhof jetzt einfach umbenannt wurde. Aber es gibt jetzt immer noch die Möglichkeit, die Straße in Mitte umzubenennen. Und diese Umbenennung des U-Bahnhofes würde natürlich auch irgendwie weiteren Druck auf den Staat ausüben, auch diese Straße endlich umzubenennen. Wenn wir hier auch mal ein paar Kilometer die Straße runterschauen, wurde ja das Berliner Schloss neu errichtet. Und auch da kann man nicht drum herum zu sehen, okay, was hat das eigentlich für eine symbolische Bedeutung, wenn der Platz der Republik niedergerissen wird und das alte Berliner Schloss wieder aufgebaut wird. Was es nämlich machen soll, ist an das alte deutsche Kolonialreich zu erinnern, als Deutschland sozusagen noch so eine Größe global war, als Deutschland noch kolonisiert hat und Kolonien hatte. Und diese Größe des Deutschen Reiches soll dadurch eigentlich wieder aufleben und symbolisch dargestellt werden. Und Deutschland will natürlich diese Geschichte um deutschen Kolonialismus und die Aufarbeitung dessen zuschütten und sich nicht mehr damit befassen. Einerseits natürlich, weil sie ihre Verbrechen, nämlich den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts dadurch irgendwie nicht zu thematisieren und natürlich auch nicht über die Reparationsforderungen der Herero und Nama aufzukommen. Aber die Ausbeutung, die auf dem afrikanischen Kontinent stattgefunden hat, findet auch jetzt immer noch anhaltend statt. Und wenn die deutsche Kolonialgeschichte nicht aufgearbeitet werden soll, dann geht es natürlich auch darum, diese anhaltenden kolonialen Beziehungen eben nicht sichtbar zu machen, beziehungsweise auch konkret unsichtbar zu machen. Also der afrikanische Kontinent soll immer noch herhalten als so eine Produktionsstätte für Europa und irgendwie so ein Abseitsmarkt. Und genau die Zerstörung der afrikanischen Ökonomien sind natürlich auch die Hauptfluchtursache von Menschen, die aus Afrika nach Europa, nach Deutschland flüchten. Und diese Menschen will man natürlich hier auch nicht aufnehmen. Das ist auch die Ursache dafür, dass diese Menschen im Mittelmeer ertrinken. Also wenn wir über Black Lives Matter reden, dann müssen wir eben auch über die Menschen reden, die aus Afrika versuchen, nach Europa zu flüchten und im Mittelmeer umkommen. Wenn wir also Black Lives Matter fordern, dann nicht nur der Schutz von Menschen, die genau hier in Deutschland durch den Rassismus umgebracht werden, sondern auch die Menschen jenseits von Europa, die ausgebeutet und kolonisiert werden und die überhaupt nicht die Gelegenheit haben, hierher zu kommen und Teil von dieser gesamteuropäischen Gesellschaft zu werden, die aber genau von deren Arbeit und deren Reichtum lebt. Das heißt, Black Lives Matter heißt Gerechtigkeit für die Menschen, die im Mittelmeer sterben und eine Beendung der vergangenen, aber auch der anhaltenden kolonialen globalen Beziehungen, in die auch Deutschland verwickelt ist. Danke. When they say United States is supposed to be a land of freedom, peace and justice, we get a peace. Piece of hell. We succeeded to take our last steps to freedom. Let freedom ring. Yeah. Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. The only African political prisoner on death row. Radioaktiv Berlin, wir berichten vom 4. Juli auf dem Pariser Platz vor der US-Botschaft. Ich hatte es eingangs schon gesagt, auch ich durfte dort eine Rede halten. Ich habe sie zu Slavery and Resistance, zu Sklaverei und Widerstand in den USA historisch und heute gehalten. Das Ganze in Englisch und das hört ihr jetzt. In official history books, the date of the end of slavery in the US is given as 1865. Far too few people are aware that the 13th Amendment to the Constitution, which presumably abolished slavery, simultaneously reintroduced it. Since that time, however, enslaved human beings have no longer been the property of private owners, but rather the property of the state, which to this day arrogates to itself the right to deprive them of all their basic rights to exploit them, to rent them out to corporations to enable them to maximize their profits. At present, around 1.5 million people in the US are imprisoned, and an additional 4.2 million are under penal supervision and deprived of almost all their civil rights. No other country on earth comes even close to these falsely labeled land of the free with regard to its incarceration rate. Most prisoners don't have the financial means to defend themselves against a criminal justice system that sends 97% to them to prison without even granting them a trial. Not by accident. A disproportionately large part of them are people of color, mostly African Americans, Hispanics, Asians, or Native Americans. One of the driving factors of mass incarceration is the economic incentive embodied by almost cost-free exploitation of labor of these prisoners by the state and private prison industry, just as in the case of its emulators in Australia, the UK, or the European Union. This industry is one of the few so-called guarantors for profit in the competition for low-wage production. At present, the extent of mass incarceration in the United States is without parallel. It is nothing but the continuation of slavery by another name. But both within and outside the prisons, resistance against this lack of rights and a society that enslaves people while denying them any participation is mounting. The US prison industry generates profits to the tune of billions by exploiting the prisoners. Since around 2010, however, it is faced with numerous actions and strikes demanding an abolition of this kind of slavery. Whether in California, in Texas, Alabama, Georgia, or New York, almost everywhere in the country, tens of thousands of prisoners have been participating in various forms of labor struggles. Since 2016, the central nationwide demand from within the prisons is an end to this modern form of slavery. By now, hundreds of organizations as well as relatives and local alliances also support these struggles from outside the prisons. Unfortunately, the US media have barely been reporting on this for the last 2 years. But despite the blackout on the part of the market-dominating corporate media, the prisoners succeed in making their voices heard. Today, even conservative politicians can no longer avoid demanding so-called penal reforms and calling for the deletion of a various number of minor defenses from the penal catalogue. Whether this kind of slavery in the US will really fall, or whether the protest will be simply deprived of its urgency by some reforms, will also depend on the willingness on all of us to support these struggles of the prisoners. Despite being subjected to massive violence, decades of solitary confinement and other forms of degrading treatment,

Wir hören jetzt zwei weitere Beiträge, die auf dem Pariser Platz gehalten wurden vor der US-Botschaft. Der eine von der Kampagne Stop Death in Custody, also Stopp den Tod in Haft oder Untersuchungshaft. Und das hört ihr jetzt. Das im schlimmsten Fall tödliche Folgen hat. Polizeimaßnahmen treffen zum Beispiel durch Racial Profiling, besonders oft schwarze Menschen und People of Color. In Abschiebehaft kommen nur Menschen ohne deutschen Pass. Deshalb sind schwarze Menschen und People of Color einem deutlich höheren Risiko ausgesetzt, in Gewahrsam ums Leben zu kommen. Statistiken dazu werden von offizieller Seite nicht geführt. Diese Leerstelle macht es den Behörden leicht, institutionellen Rassismus zu vertuschen. Was in Gewahrsam passiert, entzieht sich äußerer Kontrolle. Das hat zur Folge, dass bei Todesfällen Polizei und Wachpersonal entscheiden können, was über das Geschehene berichtet wird. Immer wieder führt dies zu Kriminalisierung der Opfer, da diese, um die Polizei zu entlasten, nach ihrem Tod selbst als TäterInnen dargestellt werden. Die wirkliche Verantwortlichen müssen hingegen so gut wie nie mit Konsequenzen rechnen. Die Behörden setzen alles daran, Versäumnisse und Verbrechen von Bediensteten des Staates zu vertuschen und Ermittlungen zu verschleppen, bis ihre Einstellung kaum mehr mediales Interesse entzeugt. Um gegen diese Zustände zu arbeiten, hat sich die Kampagne Death in Custody zum Black Lives Matter Month im Juni 2019 gegründet. Sie ist ein Bündnis aus antirassistischen und knastkritischen Initiativen. Die Kampagne Death in Custody recherchiert, dokumentiert und skandalisiert, wie häufig schwarze Menschen und People of Color in Deutschland in Gewahrsam sterben. Die Kampagne erinnert an Menschen, die in Deutschland in Gewahrsam gestorben sind, nennt ihre Namen, erzählt ihre Geschichten, damit nicht das staatliche Narrativ das einzige ist, was übrig bleibt. Gegen die Kriminalisierung der Opfer von tödlicher staatlichen Rassismus. Die Kampagne vernetzt Initiativen, die zum Thema rassistische Polizeigewalt arbeiten, Angehörige von Verstorbenen und Gruppen, die von rassistischer staatlicher Gewalt betroffen sind, um ihren Widerstand zu stärken. Aktuell kommt die Recherche auf 162 Fälle seit 1990, bei denen schwarze Menschen und People of Color in Deutschland in Gewahrsam umgekommen sind. Als Gewahrsam werten wir alle Situationen, in denen Menschen durch Polizei oder andere staatlichen Akteure in eine ausweglose Situation gebracht werden, aus der die Betroffenen sich nicht lebend befreien können. Damit werden auch Opfer von Schusswaffeinsätzen und Menschen, die auf der Flucht vor der Polizei ums Leben gekommen, in die Chronik aufgenommen. Etwa ein Drittel der Todesfälle sind Folge von Polizeischüssen und psychischer Gewaltanwendung von Beamten, wie das Zu-Tode-Prügeln, Erstricken oder Brechmittelfolter. Etwa die Hälfte der Fälle werden als sogenannte Suizide gelabelt. Diese Fälle nehmen wir mit auf, da wir davon ausgehen, dass es in einer Institution wie dem Knast, die das ganze Leben bestimmt, keine Entscheidung zum Freitod geben kann. Diese Haftumstände sorgen dafür, dass den Gefangenen systematisch der Lebenswille genommen wird. Ein weiterer Grund ist, dass man den Angaben der Behörden nicht trauen kann. Auch zum Beispiel bei Uriallo wurde von offizieller Seite immer behauptet, dass er sich selbst angezündet habe. Mittlerweile wissen wir, aber auch durch hartnäckige Recherchearbeit der Initiative in Gedenken an Uriallo, dass er von Polizisten ermordet und verbrannt wurde. Bei der Recherche wurde klar, dass das Problem polizeigewaltsam intersektional gedacht werden muss. Neben schwarze Menschen und People of Color sind Menschen in psychischen Ausnahmesituationen prekarisierte und illegalisierte Menschen besonders oft und stark betroffen. Das Risiko wird umso höher, wenn Menschen von mehreren dieser Diskriminierungsformen betroffen sind. Die Recherche wird demnächst umfänglich veröffentlicht und laufend ergänzt. Wir rufen dazu auf, Fälle zu melden, die bisher in unserer Recherche fehlen. Besuch für Updates unsere Website deathincustody.noblogs.org und besucht uns auf Twitter und Instagram. Wir fordern Aufklärung aller Todesfälle in Gewahrsam, Rechenschaft für die TäterInnen. Wir fordern die Etablierung von effektiven Schutzmechanismen, die wirklich unabhängige Beschwerde- und Ermittlungsstellen, um weitere Todesfälle in Gewahrsam zu verhindern. Wir fordern Schluss mit Racial Profiling, Schluss mit sogenannten ahnungslosen Kontrollen. Wir fordern Solidarität mit allen Betroffenen rassistischer Gewalt und deren Angehörigen. Gegen die Täter-Opfer-Umkehrung. Wir fordern die Anerkennung von institutionellem Rassismus als Problem und wirksame Konsequenzen dagegen auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Dankeschön. Action now! Sonst ist vielleicht zu spät. Es gibt auch Land auf der Welt, wo sich nicht lohnt, nicht hinterstehen Menschen. Vor den Tor dieser Stadt, wo jeder einzelne Schatz sein Leben im Gepäck hat. Action now! Kein Mensch ist illegal, als sie willkommen. Sie hat keine Wahl, in niemand sucht sie aus, wo geboren wird. Und kein macht es glücklich, sein Zuhause zu verlieren. Kein Mensch ist illegal, no one is illegal. Bist du nur illegal, nadi ist illegal. Action now! Was jeder von uns machen kann, kreist Grenzen in den Köpfen ein. Fangt erstmal bei uns selber, es geht um Leben. Abschiebung wäre Mord. Wacht endlich an zu handeln, werft die Zweifel über Bord. Kein Mensch ist illegal, no one is illegal. Bist du nur illegal, denn Nadi ist illegal. Kein Mensch ist illegal, no one is illegal. Bist du nur Radioaktiv Berlin mit einem Bericht über eine Demo unter dem Motto Black Lives Matter, Free Mumia, Freedom All, fand am 4. Juli statt, dem US-Nationalfeiertag. Und es hatten sich über 300 Menschen vor der US-Botschaft zu Ende dieser Demo versammelt. Und ihr hört jetzt einen Redebeitrag, den die Rote Hilfe Berlin dort gehalten hat. Hier vor der amerikanischen Botschaft. Nicht nur, um gegen die Inhaftierung von allen Black Panthers-Aktivisten und allen weiteren politischen Gefangenen zu demonstrieren. Nein, sondern auch gegen rassistische Polizeigewalt weltweit, auch hier in Deutschland. Die Genossinnen aus den Staaten kämpften damals auf der Straße und jetzt weiterhin auch in Knästen gegen staatlichen Rassismus. Ein Rassismus, der tödlich ist. Über Hunderte werden jährlich in den USA von Polizisten erschossen. Wer überlebt, landet wie viele weitere in den überfüllten Knästen, wo sie jetzt den Gefahren von Covid-19 ausgeliefert sind. Allein von 2013 bis 2019 sind 2000 schwarze Menschen durch Polizisten in den USA umgebracht worden. Nur in circa 60 Fällen kamen die TäterInnen vor Gericht und weniger als 30 wurden überhaupt verurteilt. Doch so sehr repressiv und tödlich die Polizeigewalt in den Staaten ist, ist sie nicht auf den USA beschränkt. Hier in Deutschland hat die Kampagne Death in Custody bis jetzt 162 Todesfälle von schwarzen Menschen durch Polizei und Gewahrsam seit 1990 aufgelistet. Und das sind nur jetzt bekannte Fälle. Und auch hier bleibt das Verhalten der Polizistinnen ohne wirkliche Konsequenzen. Allgemeine Studien zur Polizeigewalt in Deutschland geben ein ähnliches Bild ab. In mehr als 90% der Fälle werden Verfahren gegen Polizistinnen eingestellt. Und gerade mal 2% wird eine Anklage erhoben. Rassistische Polizeigewalt ist allgegenwärtig in Form von Racial Profiling, Abschiebungen, Knäste und sie kann und ist auch teils tödlich. Am 18. Juni wurden am gleichen Tag zwei Menschen von Polizisten erschossen, in Bremen sowie in Niedersachsen. Und obwohl diese Gewalt so allgegenwärtig ist, vor allem für Schwarze, Migrantinnen, Geflüchtete, Arme und Menschen in psychischen Krisenzuständen, gibt es kaum gebündelte Zahlen und Informationen dazu seitens des Staates oder der Polizei. Das zeigt, wie wenig ernsthaftes Interesse es gibt, diese Fälle aufzuklären, geschweige denn daran etwas zu ändern. Dass manche Tote und besonders deren Umstände nicht vergessen werden, liegt vor allem an den fortführenden Bemühungen und Kämpfen unterschiedlicher Gruppen und einzelner Genossinnen. Da die Initiative Gedenken an Uriello seit Jahren versucht, die Täter zur Verantwortung zu ziehen und öffentlich Druck auszuüben, ist dieser Fall einer der bekanntesten in Deutschland. Wir grüßen auch unsere Genossinnen der COP, der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, die gerade jetzt in diesem Moment vor dem Polizeipräsidium an Hussam Fadl gedenken, der 2016 hinterrücks in Berlin von Polizisten erschossen wurde. Und was machen Polizei und die bürgerliche Politik angesichts der jetzt im Zuge der Black Lives Matter Bewegung sichtbaren rassistischer Polizeigewalt? Es wird beklagt, dass es immer weniger Vertrauen gegenüber der Polizei gäbe. Versuche, unabhängige Kontrollinstanzen oder kosmetische Gesetzesänderungen durchzuführen, wie beispielsweise das in Berlin vor kurzem eingeführte Landesantidiskriminierungsgesetz, werden als Angriff auf die Polizisten dargestellt. Es muss Schluss sein mit dieser Täter-Opfer-Umkehrung. Die Wut auf die Polizei kommt nicht von ungefähr. Sie ist Produkt eines Systems, welchen Menschen unterdrückt, traumatisiert, ausgrenzt, einsperrt und teils auch umbringt. So sind Ausschreitungen, beispielsweise wie in Minneapolis oder auch kürzlich in Stuttgart, kein Zufall. Wir haben die Schnauze voll von der Polizei. Black Lives Matter. Lasst uns den Kampf der Black Panthers und aller älteren Genossen und der davorigen Generation nicht im Sande verlaufen, sondern fortführen. Für die Befreiung aller politischen Gefangenen. No justice, no peace. Fight the police. Soweit der Redebeitrag der Roten Hilfe am 4. Juli vor der US-Botschaft. Auf dieser Kundgebung gab es viele weitere Sachen, zum Beispiel auch Grußbotschaften aus den USA, vom Free Mumia-Bündnis oder von den Menschen, die in San Quentin gerade die Gefangenen unterstützen, die ja an Massen an Corona sterben. Und über ein Drittel der Gefangenen sind dort inzwischen infiziert, ohne dass was passiert. Und in einem Knast von 3.500 Leuten kann sich jede Hörerin und Hörer wahrscheinlich vorstellen, was das bedeutet. Es ist ein Todeslager, San Quentin in Kalifornien. Es gab auch einen Redebeitrag von Migrantifa und verschiedenen anderen Gruppen, der linke Block. Verschiedene haben sich dort geäußert. All das könnt ihr finden auf einem Blog, der die Demo genau dokumentiert hat. Der heißt freedomallberlin.nostate.net. Ich wiederhole das nochmal. freedomallberlin.nostate.net. Sehr ausführlich, da seht ihr auch Fotos und es gibt Audioaufnahmen von anderen Leuten, die da gemacht haben. Also könnt ihr euch mal anschauen, dann könnt ihr einen Eindruck gewinnen, wie vielfältig die antirassistischen Proteste im Augenblick sind und wie länderübergreifend die Leute auch in der Lage sind, sich aufeinander zu beziehen und verschiedene Dinge eben gemeinsam anzugehen. Black Lives Matter, defund the police. Für eine lückenlose Aufklärung des Mordes an Hussam Fadl. Free Mumia, free them all. What you reap is what you sow, and what you keep is what you owe. And what the people want to know is who's gonna kiss the thrones. And what you got is what they want, and what they see they say they need. And people bleeding from the greed, now who's gonna kiss the throne? Thrown at, thrown under, thrown to the side, throwing up disgusting, so we're throwing down, throwing under the bus, dragging on the ground. Power to the people, saluting the underground. Against those standing in mansions, spitting down at us from up that higher ground. Feed the people, fight the power, fix the poor. But that 1% done shut the door. In God we trust, our money is a slap in the face to the rest of the whole human race. Post-racial wealth and taste, change the name, but you can't change race in the United States. People say they're kings, plus say they're queens. If we all don't eat, what does it all mean? We watch and listen, but I leave it alone. But who's gonna catch the throne? what you reap is what you sow, and what you keep is what you own. And what the people want to know is who's gonna catch the throne. And what you got is what they want, and what they see, they say they need. And people bleeding from the greed, now who's gonna catch the throne? Divide and conquer, oldest trick in the game. It's the war between the people who are really the same. As the rich get richer, the poor get bitching, the people keep kissing, the feds don't listen. This recession seen a black depression, situation in the nation headed for desperation. No quarterback is sacked on the couch, the sound of black America is ouch. Governments don't love you in prisons and executions, end up looking like some final solutions. Murder is an institution backed up and hacked up by some handwritten constitution. Do what you do, Buddhist, Christian, Hindu, Muslim, and Hebrew. You are what you do. I be seeing human beings as stew, yet never have so many been screwed by so few. We watch the kings and queens and what they own, but who's gonna catch the throne? As a man going round, the system is designed to incriminate. Genocide was devised to eliminate. Equality is a myth. They had me in jail for a crime I didn't even commit. A stereotype. They feel every color is inferior, right? Brothers who resist are considered a threat. From Sitting Bull to Malcolm X, in the land of the free and suspect elections, John Kennedy had the mob connections. President Reagan sold guns to Iraq, yet they try to say the criminals are all black. What's up with these corrupt politicians and drugs they be shipping, but they never go to prison? This fucked up system better never try to bag me. Fuck Zimmerman, he's guilty, clearly. Catch the throne, you've got to testify. Is that the 1% that you need? Says that you occupy. Catch the throne, I got to testify. Is that the 1% that you want? You got to occupy. As a man going round, freedom my prisoners, but they ain't listening. F the popo, but who that whistling? Foes making a killing, juxtaposed against those giving a living. Give me shelter, cause these issues be official. Here's the need to feed, replaced by the greed. I ain't trying to yell at you or sell to you. The BS they already told to you end up being sold to you. Did I mention the cheapest prices to pay attention? Now the chess is just being at your best, but that you can hold your own. Who's gonna catch the throne? What you reap is what you sow, and what you keep is what you owe. And what the people want to know is who's gonna catch the throne? Peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. So sieht's aus. Ihr hört Radioaktiv Berlin. Radioaktiv Berlin ist eine Sendung der Freien Radios Berlin und Brandenburg. Wir senden aus dem Studioansage jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Natürlich gibt es viele, viele andere Sendungen in den Freien Radios Berlin-Brandenburg. Ich empfehle euch mal den Weblog fr-bb.org und schaut da einfach mal ins Programm. Wir senden im Freien Radios Berlin-Brandenburg immer von montags früh bis Donnerstag Nacht. Danach haben andere Leute, die sich hier wie auch immer als freies Radio fühlen, einen Teil der Frequenz. Aber dazu sage ich jetzt nichts weiter. Es ist klar, in Berlin auf der 88,4 und in Potsdam und Teilen Brandenburgs könnt ihr auf der 90,7 von Montag bis Donnerstagnacht das Freie Radio Berlin-Brandenburg hören. Und wir machen jetzt weiter mit einer Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Es geht um die Gefahren oder die Illusionen, die Reformen erwecken. Diese Rede von Mumia wurde auch auf der Kundgebung am 4. Juli gespielt, wo wir vorhin den Bericht gehört haben. Ihr hört sie jetzt allerdings in deutscher Übersetzung. Kolumne von Mumia Abu-Jamal. The perils of reform. For years, indeed, for decades, we have seen the mirage of reform being presented by neoliberal leaders. Seit Jahren, besser gesagt seit Jahrzehnten, wurde uns von führenden neoliberalen PolitikerInnen und ihren medialen Handlangern eine Fata Morgana sogenannter Reformen vorgegaukelt. Und wieder erwachten wir zu spät aus grauenhaften Albträumen von gebrochenen Versprechen und verratenen Hoffnungen. Diese Reformen sind Verrat. Ein Pakt mit dem Teufel für angeblich bessere Zeiten und am Ende kommen dabei immer nur noch schlechtere Zeiten heraus. Im Moment ist die ganze Nation schockiert über die Brutalität, mit der George Floyd am 24. Mai in Minneapolis vor den Augen der ganzen Welt an einer Bordsteinkante von Polizisten hingerichtet wurde. Es ist 5 Jahre her, dass PolitikerInnen und Politiker, die von sich behaupteten, fortschrittlich zu sein, der Öffentlichkeit die Illusion verkauften, es könne eine Lösung zur Eindämmung von Polizeigewalt sein, wenn man Polizeibeamte mit Körperkameras ausrüstet. Doch was George Floyd widerfahren ist und dann nur kurz darauf am 12. Juni Rayshard Brooks in Atlanta, war so etwas wie der letzte Nagel für den Sarg, in dem diese Illusion begraben wurde. Denn weder das Handyvideo der Zeugen des Mordes an Floyd noch die Körperkameras der beiden an der Ermordung von Brooks beteiligten Polizisten haben die rassistische Polizeigewalt verhindert. Technik hat keine Bedeutung für das, worum es tatsächlich gehen müsste, nämlich das rassistische Verhalten der Cops zu verändern. Auch die heutigen Vertreter der Polizeireform im US-Kongress versprechen sehr viel, aber sie können und werden nur wenig davon umsetzen. Und so werden wieder nur neue Illusionen erzeugt. Reformen sind nichts anderes als Neuformulierungen alter Versprechen, die niemals eingelöst werden. Sie sind alter Wein in neuen Schläuchen. Denn das ist das Wesen der kapitalistischen Gesellschaft, neue Waren zu verkaufen, die am Ende nur neue Probleme schaffen. Neue Zeiten erfordern jedoch neue Art des Denkens. Sie brauchen Kreativität, sie brauchen einen tiefgreifenden Wandel, der nicht nur die Diskussion, sondern die Beziehungen der Menschen zueinander wahrhaft verändert. Aber wer wagt es heute zu sagen, dass die elende Gegenwart dieser Gesellschaft von einer Welle offener Unterdrückung überflutet wird, statt weiter die Lüge von Polizisten als sogenannten Diener und Beschützer der Bürger und Bürgerinnen zu reproduzieren? Wer wagt es, offen von dem zu sprechen, was alltägliche Realität ist? Repression, Knechtung und gewaltsame Unterdrückung. Reformierte Unterdrückungssysteme können nichts anderes hervorbringen als das, was auch vorher da war. Um es mit den Worten von Huey P. Newton, einem der Gründer der Black Panther Party for Self-Defense, zu sagen: Wir wollen Freiheit, keine weitere Reform. From imprisoned nation, this is Mumia Abu Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu Jamal. Sie erschien in deutscher Übersetzung am 6. Juli 2020 in der Tageszeitung Junge Welt. Der Übersetzer ist Jürgen Heiser. Im Original kam dieser Beitrag von Mumia am 29. Juli 2020 auf prisonradio.org heraus unter dem Titel The Perils of Reform. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Attention, money ain't a thing but a chicken wing. Come and go like a boomerang. So who do you pray? Are you a boss or are you a slave? Getting paid, but what have we gained? I'm worried about me, but I worry about you. Cause I can't succeed if you don't do two. One is the loneliest number. Have it all, but you won't have slumber. Sleep with one eye open, cause you boasting. Why so many filled with hunger turn to hatred? Cause you made shit in the matrix. They say, don't worry about nothing. I say, gotta worry about something. You may fuck around, go hungry. If you ain't getting this money, just don't. Just don't. I gotta be the one to stand up for artist. The view is different when you're in the forest, living morbid moments and the police roaming. When you all alone and the rain is pouring, the language foreign, the people cold. The food is warm on a lonely road. The trees are good, put you in the zone. Doing that work, different time zone. Beautiful island, beautiful people, beautiful view with the eye of an eagle. Call me illegal, but you just arrived. I make music to love and survive, but to my surprise, they want my demise. I work too much, I'm too damn fly. We have the blues, but we never cry. We just deliver the flow from the shot, flow from the beat. To the X, this is the way that the ghetto express. It's all I got, nothing left, nothing less. What you expect? Raised by the left, so I give it my best. With every breath, with every beat that is in my chest. They say life like a game of chess. I'm just trying to figure out what piece to move next. Holding the text, reading a book, you holding the tech. You building with crooks, they pay your check. I build with the hood while I earn my respect. The whole thing was built on respect. And kids, the whole thing was based on kids. Kids haven't got it back. All our splurging carrying on, the rims and everything else, and slackness is giving kids a false image of hip hop. They say, don't worry about nothing. I say, gotta worry about something. You may fuck around, go hungry. If you ain't getting this money, just don't. Ahora estás escuchando Radioactive Berlin. Ausgehtipps für diese Woche. Ja, eigentlich müsste ich jetzt einen Tusch spielen, denn so ungefähr seit 3 Monaten haben wir zum ersten Mal wieder Veranstaltungshinweise in dieser Sendung in ihrer gewohnten Form. Das war ja durch Corona lange Zeit undenkbar. Auch jetzt gilt bei allen Veranstaltungen, schützt euch und andere, haltet Abstand. Und vor allen Dingen, wenn ihr durch geschlossene Räume kommt, die Veranstaltungen, die wir jetzt aufzählen, sind meistens im Freien. Aber tragt natürlich Gesichts-, Mund- und Nasenschutz. Und beachtet, dass wir immer noch mitten in einer Corona-Pandemie leben. Fangen wir an. Am Mittwoch um 19 Uhr, also ziemlich bald nach dieser Sendung, gibt es das offene Treffen der No War Berlin-Initiative unter dem Motto Kein Werben fürs Töten und Sterben, weg mit Cross Media aus dem Veranstaltungstext. Nach Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht 2011 muss die Bundeswehr auf dem Arbeitsmarkt um Nachwuchs für ihr Mordshandwerk konkurrieren. Seitdem ist die Bundeswehr mit der groß angelegten Werbekampagne, Zitat, mach, was wirklich zählt, überall präsent. Sei es mit Plakaten auf Werbetafeln in Bahnen und Bussen oder sei es im Internet auf diversen Social-Media-Kanälen oder mit Serien wie die sogenannten Rekruten auf YouTube versucht sie, Menschen für sich zu gewinnen. Verantwortlich für die Social-Media-Sparte der Kampagne ist die Düsseldorfer Werbeagentur Cross Media GmbH, die auch eine Zweigstelle in Kreuzberg unterhält. Damit ist Cross Media auch verantwortlich dafür, die Bundeswehr als normale Arbeitgeberin mit spannenden Einsatzgebieten darzustellen. Doch Soldatin ist kein Beruf wie jeder andere. Die Realität, in Krieg und Besatzung töten zu müssen und getötet zu werden, wird dabei bewusst verschleiert. Zum anderen sollen diese Kampagnen für gesellschaftliche Akzeptanz der Bundeswehr und damit für die kriegerische Außenpolitik der BRD sorgen und sind damit ein wesentlicher Motor der zunehmenden Militarisierung der Gesellschaft. Bei unserem offenen Treffen wollen wir kurz über die Rekrutierungskampagne der Bundeswehr informieren und die Rolle Cross-Medias darin beleuchten. Unsere Idee ist, Cross-Media im Rahmen der Aktivitäten der Initiative Rheinmetall entwaffnen vor dem diesjährigen Aktionstag am 28. August in Form einer Kundgebung einen Besuch abzustatten. Dieses offene Treffen wollen wir für deren Vorbereitung nutzen. Das offene Treffen findet nicht in, sondern vor der Meuterei im Freien statt. Und die Meuterei findet ihr in der Reichenberger Straße 58 in Berlin-Kreuzberg, nahe den U-Bahnhöfen Cottbusser Tor auf der Linie U8, U1 oder dem Görlitzer Bahnhof auf der Linie U1. Am Freitag dann um 21 Uhr eine Ausstellung im Zilonagora. Genozid an den Romnia in der Ukraine 1941 bis 1944. Aus dem Veranstaltungstext. 2018 interviewten TeilnehmerInnen eines internationalen Projekts Dutzende Romnia in der Ukraine als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Die Überlebenden sprachen vom Leid, das ihnen widerfuhr, aber auch dem Widerstand, den sie oder ihre Angehörigen leisteten. Sie berichten von Kollaboration, aber auch von Solidarität durch ihre Nachbarinnen und Nachbarn. Dies wird in der Ausstellung eindrücklich dokumentiert, ergänzt durch Informationen zum Verlauf des Genozids und zur heutigen Situation von Romnia. Der Ort der Ausstellung ist das Zilonagora. Das findet ihr in der Grünberger Straße 73 am Boxhagener Platz in Berlin-Friedrichshain und der nahegelegene U-Bahnhof ist die Samariterstraße auf der Linie U5. Das Ganze am Freitagabend ab 21 Uhr. So, und in der nächsten Woche am Montag haben wir noch was Praktisches, denn viele Räumungen von sozialen Projekten und Wohnhäusern bahnen sich an. Und es gibt viele Menschen in Berlin, die das verhindern wollen. Und das ist dann mal was ganz Praktisches. Am Montag, den 20. Juli um 18 Uhr, gibt es einen Workshop zu Out of Control interkitionale Demokonzepte. Was hat es damit auf sich? Hier der Veranstaltungstext. Out of Control umfasst eine Vielzahl von Aktionsmöglichkeiten und Handlungsformen, um selbstbestimmter und freier von polizeilicher Repression im öffentlichen Raum demonstrieren zu können. Im Jahr 2020 wurden wegen der Corona-Pandemie einige von diesen Lockerungen ausprobiert. Rund um den 1. Mai und einen Tag vor dem Liebig 34-Räumungsprozess Anfang Juni gab es beispielsweise mehr oder weniger erfolgreiche Corona-sensible und polizeinervene Schnitzeljagden. Ausgehend von diesen Erfahrungen wollen wir die Aktionsabende in einen größeren Rahmen von Out of Control einordnen. Wir wollen uns gemeinsam auf die Räumung bedrohter Projekte und vor allem auf die Demos und Aktionen drumherum vorbereiten. Ziel ist, solidarisch handlungsfähig zu sein, um unsere Meinung auf die Straßen zu tragen, ohne dabei zum Spielball zu werden. Was also kann im Rahmen von Out of Control alles passieren? Welche Vorbereitung braucht es? Nicht fehlen wird natürlich ein klassisches Demo-How-To sowie ein Praxisteil. Veranstaltet wird das Ganze von interkitionale.noblocks.org und aktionstrainingberlin.noblocks.org und das Ganze findet statt im About Blank, die haben da einen großen Garten. Das About Blank findet ihr am Markgrafendamm 24C in Berlin-Lichtenberg, das ist ganz nah am S-Bahnhof Ostkreuz. So, das waren unsere Veranstaltungshinweise für diese Woche. Bitte denkt immer daran, wir leben in der Corona-Pandemie, also haltet Abstand, schützt euch und andere, tragt Mund- und Nasenschutz, um eben Ansteckung zu vermeiden. Und wer weitere Informationen zu, es gibt noch ein paar weitere Veranstaltungen, die in den nächsten Tagen stattfinden, finden möchte, der geht auf den Weblog stressfaktor.squad.net. Die Sendung neigt sich dem Ende zu. Hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg geht es weiter mit Radio Obscura. Wer diese Ausgabe oder auch andere ältere Ausgaben von Radioaktiv Berlin nochmal hören will, wir haben einen Blog, da sind die Podcasts drauf. Tippt ihr ein radioaktivberlin.nostate.net und da könnt ihr dann diese Sendung, in einigen Stunden wird die da hochgeladen sein, hören, als auch ältere. Und das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal in den USA seit 1981 im Gefängnis für kritische Berichterstattung, antirassistische Sichtweisen in Medien und vor allen Dingen ein kontinuierlicher Kritiker von Polizeigewalt. Er seit 81 in Haft und wir hören jetzt einen Jingle von ihm, den er in den 90er Jahren aufgenommen hat, als er noch im Todestrakt saß. Wir hoffen, dass er bald frei ist, vorbeikommt und einen neuen Jingle aufnehmen kann. Vielleicht hier auch in dieser Sendung sich mal mit uns unterhalten kann. Das wäre großartig. Mein Name ist Markus, macht's gut, bis demnächst, tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.